Geheime Instruktion des Königs für den Kabinettsminister Graf Finkenstein. Berlin, 10. Januar 1757. In der kritischen Lage, in der sich unsere Angelegenheiten befinden, muss ich Ihnen meine Weisungen geben, damit Sie bei allen unglücklichen Zufällen, die im Bereich der Möglichkeit liegen, zu den erforderlichen Entschließungen bevollmächtigt sind. Sollte ich totgeschossen werden, so müssen die Geschäfte ohne die geringste Stockung und Veränderung weitergehen und ohne dass man merkt, dass sie in anderen Händen liegen. In diesem Falle muss man die Vereidigungen und Huldigungen beschleunigen, sowohl hier als in Ostpreußen und besonders in Schlesien. Wenn mir das Verhängnis zustieße, in Feindesland zu fallen, so verbiete ich, die geringste Rücksicht auf meine Person zu nehmen und sich im geringsten an das zu kehren, was ich aus meiner Haft schreiben könnte. Sollte mir ein derartiges Unglück zustoßen, so will ich mich für den Staat opfern und man soll meinem Bruder gehorchen, der ebenso wie alle meine Minister und Generäle mir mit seinem Kopf dafür haftet, dass keine Provinz kein Lösegeld für mich geboten und dass der Krieg unter Ausnutzung aller Vorteile fortgesetzt wird, ganz als ob ich nie gelebt hätte. Ich hoffe und ich darf glauben, dass Sie, Graf Fink, es nicht nötig haben werden, von dieser Instruktion Gebrauch zu machen, aber für den Fall eines Unglücks ermächtige ich Sie dazu. Zum Beweise dessen, dass dies nach reiflicher und guter Überlegung mein tiefer und unerschütterlicher Wille ist, unterzeichne ich Sie eigenhändig und versehe Sie mit meinem Insigel. Friedrich.